ist die Nacht durch deine Gestalt. Wer sich wohl so etwas fand, doch es ist Herr Wiesenthal, der mal wieder böse Nazis jagt. Als aber Freund der Jude nimmt er nun sein Schicksal in die eigene Hand. Auf der Suche nach dem Mörder seiner einzigen Brüder schleicht er in Deutschland und unser Land. Hallo, Herr Lister, schauen Sie doch einmal auf meine rechte Hand, Sie keilen Justus verbrannt. Sie, heil! Im dritten Reich Verfolgung gejagt, doch der Jude ist nicht ganz so dumm. Sagt er sich, er hat den Krieg nicht, hat ihn geschützt, dann nimmt's wie zum. Er verriet unsere Kameraden, liefert sie aus an die deutsche Justiz. Tausende, ja sie mussten hängen, dann Wiesenthal und seiner Juden beliebt. Hallo, Herr Lister, schauen Sie doch einmal auf meine rechte Hand, Sie keilen Justus verbrannt. Sie, heil! Doch es bahnt sich schon, was glaubt schon der Hand? Arisch, ein Kampf, die große Revolution. Dank Jud Süß, sei dir sicher, wartet auf deinen als Ergangene schon. Das Himmelreich wird wieder um Mensch gehen, zurückgehen zu alten Kraft und Ruhm. Deutschland im Freund von der Christenheit, doch vor allem von dir und nicht das Jugendtum. Hallo, Herr Lister, schauen Sie doch einmal auf meine rechte Hand, Sie keilen Justus verbrannt. Sie, heil! Hallo, Herr Lister, schauen Sie doch einmal auf meine rechte Hand, Sie keilen Justus verbrannt. Sieg, heil!